Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir sind online. Perfekt, dann herzlich willkommen zur dritten Vorstandssitzung des 17. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am Tag der Arbeit, einige von uns ein bisschen müde, weil auf Infoständen gewesen. Wir beginnen um 20.37 Uhr. Mein Name ist Vako, ich werde die Sitzung leiten. Protokoll lese ich hier, Isan und Grumpy hilft und wir gucken alles ein bisschen, dass das ein Protokoll wird. Okay, anwesend sind der Buddy, der Grumpy, die Janine, die Vako und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und dann hätten wir als erstes wie immer das Protokoll der letzten Sitzung anzunehmen. Gibt es hier Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Ich habe am 20.04. ging der Rebot Politics Podcast online ein bisschen Social Media gemacht und eine NRW-Infomail vorbereitet, nicht nur allein für den Podcast, sondern auch um zu informieren, wie es da jetzt weitergeht mit unserer Verfassungsklage. Am 22. April war eine AGÖ-Sitzung. Dann hatte ich mich mit Herne, dem Lars und in Düren mit dem Gunther ein wenig unterhalten per Telefon, per E-Mail. Sowohl Herne als auch Düren wollen noch Aufstellungsversammlungen machen zur Kommunalwahl. Herne ist auch mittlerweile fix und in trockenen Tüchern. Tatjana hat lieberweise die Einladungen schon rausgeschickt. Termin ist auch schon überall notiert. In Düren warten wir noch auf den Einladungstext. Dann habe ich mich ein bisschen an den Text für unsere Umsetzungsverordnung, unseren Finanzantrag gesetzt, wo wir nachher auch noch drüber sprechen wollen. Und dann war ich heute auf dem Infostand in Düsseldorf. Ansonsten halt das übliche Umlaute, Mails, Spam, Kalenderpflege, die Kleinigkeiten halt. Das war's von mir. Fragen können wir am Ende unserer Berichte klären. Als nächstes ist die Isan dran. Danke, liebe Vako. Ich komme jedes Mal. Gerne. Danke, danke. Ich komme jedes Mal durcheinander, weil ich jetzt schon als zweites aufgerufen werde. Das ist so, immer noch so ungewohnt. Ja, gut. AGÖA-Sitzung am 23.04. bin ich gewesen. Natürlich habe ich wieder die ganze Woche über das tägliche Social Media Geschäft gemacht. Viel Werbung für den Reboot Politics Podcast gemacht, für unseren 1. Mai und für die vielen Mitgliederversammlungen von Mettmann und Felbert. Dann die Medien durchforsten, um Kommentare abgeben zu können, die möglichst klug klingen. Protokollverwaltung, Ticketschubs, Mails, Spams, das war's. Okay, danke dir. Der Christoph ist mittlerweile auch angekommen. Hallo. Als nächstes ist dann der Bali dran. Jupp, was zu meiner Stellenbeschreibung gehört, Schatzmeisterei. Überweisung getätigt, Daueraufträge angepasst und ausgesetzt teilweise. Korrespondenz H&H, das ist unser LGS-Vermieter, wegen der Mieterhöhung, wegen dem Kellerzugang, wo ich gleich noch eine Nachfrage zu habe, wegen Untervermietung und wegen weiteren Geschichten mit denen, Korrespondenz mit Schurgard und diverse andere Lagerbetreiber, auch da kommen wir später zu. Zugriffsrechte für die Cloud habe ich für Vaku mal ein bisschen recherchiert und geändern lassen mit einem langen, langen Telefonat. Und diverse Technikthemen habe ich da auch gleich besprochen bezüglich einiger Rechnungen, die mir schon lange ein Dorn im Auge sind. Okay, danke Bali. Und als nächstes haben wir den Grumpy. Stimmt. Zwischendurch LGS-Übergabe, Schlüssel, Protokolle. Ich habe es jetzt nicht separat erfasst, weil ich das mit dazu, Kassenabrechnung, Protokollierung, alles gemeinsam mit unserer extremst wertgeschätzten Sandra, dann jetzt spontan schnell nachgetragen. Der heutige Infant natürlich, den ich an der Stelle auch sowohl als Düsseldorfer als auch als NRWler bespaßt habe. Dann Vakus Vorschlag noch auf die Schnelle ergänzt in Bezug auf die sogenannte Beschlussvorlage. Da werden wir dann im NÖ-Teil drüber sprechen und auch noch schnell ein bisschen Request-Tracker-Spiele mitgespielt, wie sich das gehört für Neuaufnahmen und Spams und bei der Gelegenheit auch Protokoll im Request-Tracker nur zur Kenntnis euch ein bisschen damit zugespammt. Aber das ist, kann man ja dann quasi direkt wieder schließen, hoffe ich. Okay, danke dir. Janine? Ich habe die AG Technik kontaktiert, damals, ich glaube vor 2 Wochen, wegen der Zugänge in der Cloud etc. pp. Das hat sich aber alles erledigt und das funktioniert auch alles eine Weile. Super, danke dir. Und dann haben wir den Christoph als letztes. Genau, also ich habe einmal hier eine Terminsuche gestartet mit der AG Technik halt einen Termin zu finden, um zwischen Vorstand und AG Technik Absprachen zu machen. Dann das übliche Tickets bearbeitet, Spam gelöscht und noch bei den Mails, die wir im Mailentwurf gemacht haben, Korrektur gelesen. Okay, danke schön. Gibt es Rückfragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Eine Frage habe ich. Ja, bitteschön. Das Interview, was ihr heute gegeben hattet, war das Düsseldorf oder NRW? Das war Düsseldorf. Da geht es um ein Theaterstück, Düsseldorfer Schauspielhaus. Okay, dann hat das hier nichts verloren. Nee, nicht wirklich. Bei aktuell ist aus den Kommunen nachher. Okay, dann wären wir, was haben wir denn hier? Berichte, Statistik, Mitglieder. Moment, da muss ich mal eben gucken. Und dann geht's weiter mit den Banken. Balli, willst du die gerade mal eben vorlesen? Dann trage ich mal hier im Protokoll nach. Das ist alles auf dem aktuellen Stand. Also Barkassenbestand 23.04.25, gezählt von Grumpy und Sandra, glaube ich, 354,11 €. Sparkasse Düsseldorf Stand heute 39.112,21 €. Und unser Renditekonto hat nach wie vor 200.000 € und hat im letzten Jahr auch Zinsen gebracht zum 31.12. Ja. Die nächsten müssten eigentlich auch schon da sein. Ich meine, wir kriegen das quartalsmäßig, oder? Naja, egal. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, warum wir 39.112 haben. Ich habe mir nicht die Umsätze heute angeschaut, sondern nur die Summe, die da ist. Aber wenn dem so wäre, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube alle halbe Jahre. Aber ich weiß nicht, habt ihr damals bei der Gelegenheit die Frage, ein Dingsantrag gemacht hier. Die haben uns Steuern abgezogen. Wie heißt denn das Ding nochmal, was man da abgeben muss? Kapitalertragssteuer? Ja, naja, dafür gibt es ja ein Formular, was man abgibt und ausfüllen lässt, damit man das nicht abgezogen bekommt und keine Steuererklärung machen muss. Meinst du die Freibeträge? Genau, den Antrag dazu. Freistellungsauftrag. Da ist er. Da musst du mal den Wolf fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht gemacht worden ist. Ja, deswegen, das werde ich ihn auch fragen. Und deswegen, falls das nicht geschehen ist, müssen wir dann halt noch einen solchen stellen. Okay, wenn es hier keine Fragen gibt, VKV-Kontostände findet ihr auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände, falls ihr da mal nachschauen wollt. Gut, weiter geht's mit den Terminen. Morgen, 2. Mai, 18 Uhr, ist eine Fortsetzung der Aufstellungsversammlung in Duisburg. Am 3. Mai ist Kreismitgliederversammlung, Ortsmitgliederversammlung, Aufstellungsversammlung für Mettmann in Hilden, aber für den Kreis Mettmann, für Felbert und Hilden. Wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, korrigiere mich, Janine. Am 3. Mai machen wir die OMV, also Ortsmitgliederversammlung, Ortsaufstellungsversammlung, wenn wir die Liste vollständig haben, die Kreismitgliederversammlung und die Kreisaufstellungsversammlung. Ja. Also auch so Felbert. Also es ist volles Programm. Genau. Jetzt ist, glaube ich, richtig. Okay, und gut. Dann haben wir am 20. Mai Urteilsverkündung zu unserer Verfassungsklage gegen das Kommunalwahlgesetz. Am 7. Juni 16 Uhr Aufstellungsversammlung in Herne, hatte ich vorhin schon angesprochen, da die Herne auch um Hilfe gebeten haben bei Akkreditierung und Wahlleitung, weil sie nicht so viele sind, habe ich den Maid gefragt und ich werde dann mit ihm zusammen dahin fahren. Das heißt, dann können wir beide Jobs übernehmen und vielleicht noch als Zeuge oder Zeugin fungieren, wie auch immer. Gut, und den letzten Termin, den wir hier noch stehen haben, Kommunalwahl, ist am 14. September. Fallen euch noch weitere Termine ein, die in unseren Kalender gehören? Gut. Tatsächlich habe ich doch einen Vorschlag. Ich habe ihn gerade selber tatsächlich nicht parat. Aber um auch die ganz Kleinen zu unterstützen, wann zur Hölle ist nochmal in NRW der Tag der Einreichungsfrist zur Kommunalwahl, 14.09.? Das wird das jetzt. 7. Juli, ja, können wir gerne noch eintragen, auch in unseren Terminkalender. Unter Kommunalwahl ist aber auch eine Wiki-Seite hinterlegt, wo diese ganzen Termine und weitere Infos auch drinstehen. Genau, 18 Uhr, Einreichungsfrist für die Kommunalwahl. Ich habe dann noch eine Frage, dieses Schreiben von Dennis weiter unten, das geht ja auch von 6. Mai bis 16. Mai, sollen wir das auch da oben eintragen? Nö, wir wissen ja noch gar nicht, wann irgendwelche Infostände sind. Okay. Genau. Und unsere Arbeitssitzung am, 16., 17., 18. brauchen wir nicht eintragen. Das ist LAFO-Klausur. Genau. Aber könnte man ja trotzdem öffentlich machen. Ja klar. 18. Mai, LAFO-Klausur ab 12 Uhr. Gut, tragen wir das noch nach. Anträge an den Landesvorstand haben wir keine. Wir haben zwei Umlaufbeschlüsse gehabt und haben mit der Ticketnummer 538633 und 538841 zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Da war ein Fist zu viel. Gut, aktuelles aus den Kommunen NRW. Haben wir da was zu berichten? Soll ich euch jetzt von diesem Interview erzählen? Ja, fang gerne an. Ja, eigentlich finde ich ja viel spannender, wie eure Ausstellungsversammlung war. Fang du mal an. Na gut. Also für Rhein-Sieg-Kreis haben wir jetzt noch keine Aufstellungsversammlung zustande bekommen. Da waren nicht genug Leute da, um eine Wahl durchzuführen. Für die AV Bonn haben wir jetzt aktuell 16 von 33 Kreisen besetzt. Und halt die restlichen Kreise und den und die Reserveliste erstmal geschoben, damit wir die auf einer weiteren Versammlung dann noch weiter auffüllen können. Okay. Und Rhein-Sieg-Kreis wollt ihr auch nochmal versuchen? Genau, wir haben zumindest bisher drei Interessenten, aber halt keinen, der anwesend war, bis auf einen. Alles klar. Okay, ja, dieses komische Interview. Also es waren zwei Damen vom linken Zentrum Düsseldorf, die irgendwie anlässlich ersten Opfers des ersten Mordes des Nazi-Regimes in Düsseldorf 1933 ein Theaterstück entwickeln und die sind auf dem Tag der Arbeit heute auf dem DGB-Fest so von Stand zu Stand gegangen und haben einfach O-Töne abgefragt. Das meiste hat sowieso eigentlich Amsel erzählt. ich weiß gar nicht, in welcher Form die das verwenden wollen. Es wird also jetzt nicht irgendwo auftauchen und schon gar nicht mit Namen oder Piratenpartei. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie in die Überlegungen des Theaterstücks mit einfließen könnte oder in der Programmzeitung verwendet wird oder so. Haben wir sonst noch was? Gut, dann hätten wir als nächsten Punkt die Kommunalwahl. Wenn wir da nichts Neues haben, gehen wir zu sonstigem Wichtigen. Da hatte ich das Gefühl, Bali, bezüglich Lagerraum Oberhausen, möchtest du uns heute was erzählen? Bedingt und auch nur teilweise. Also, Hintergrund ist, dass Shurgard erneut, unser jetziger Lageranbieter für die Technik, schon wieder die Miete drastisch erhöht hat und ich bin nicht mehr bereit, und da war ich mir mit Daniel einig, über 400 € für 9 Quadratmeter zu zahlen. daraufhin haben wir uns einem ganz normalen Immobilien-Scout-Programm benutzt und mal andere Lagerräume durchgeschaut, was die so an Mieten nehmen, und sind fündig geworden in Oberhausen, der extrem preiswerter wäre und uns circa 250 € im Monat sparen könnte. Aber das ist noch nicht spruchreif, weil wir uns das noch nicht angesehen haben, die Lagerräume. Also wie gut sind die verkehrstechnisch gelegen, wie ist der Zustand der Räume und. Das ist leider noch nicht erfolgt. Okay, ja, aber danke schon mal für den Zwischenstand. 250 € im Monat ist ein Batzen Geld, muss ich sagen. Genau, das sehe ich genauso. Gut, dann haben wir hier noch ein Ticket reinbekommen vom 2V-Bund. Ticketnummer 538891. Ich lese es einfach mal vor. Hallo, am 6. Mai wird im Bundestag ziemlich sicher ein neuer Kanzler gewählt. Der Koalitionsvertrag enthält unter anderem zahlreiche Angriffe auf den Datenschutz und Bürgerrechte. Bitte beteiligt euch an einer piratigen Aktion mit mindestens einem Infostand mit eurem Landesverband in den Tagen ab dem 6. Mai bis zum 16. Mai. Egal wo und wie, wenn ihr in der Kürze der Zeit keine Standgenehmigung bekommen solltet, dann macht eine Aktion mit Bauchladen, Fahrrad, Bollerwagen oder ähnlichem, diesen Piraten, ja, dankeschön. Wir haben euch dafür 6 Flugblätter vorbereitet als Word-Dokument oder auch als PDF-Datei unter, da kommt ein Link in die Cloud, zur Vorratsdatenspeicherung, Quellen, TKÜ, Krankenregister, Massenbiometrie, Datenanalyse, Kennzeichen, Lesesysteme, einfach kopieren. Bitte kündigt den Infostand an auf eurer Webseite, in euren Social-Media-Kanälen und der Presse vor Ort und gebt uns bitte Rückmeldung. So, wir haben heute den 1. Mai, ich glaube, das Ticket kam heute rein, Lisanne. Ja. Ja, was sollen wir jetzt tun? Es zur Kenntnis nehmen? Auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen. Also ich hatte heute keine Zeit, mir irgendeinen Flyer davon anzusehen. Und mir in Bielefeld fehlen eh die Leute dazu, etwas zu machen. Und alleine habe ich keine Lust. Wenn ich da. Bei mir funktioniert der Link nicht. Vielleicht liegt es aber auch nur an meiner Hardware. So Sicherheitskrams und Google Cloud. Ich weiß es nicht. Ich konnte nichts checken. Ich habe das nämlich vorhin noch versucht. Und egal was es ist, vielleicht einen kurzen Hinweis intern zu schreiben, hätte ich morgen die Zeit. Du meinst jetzt, an Dennis zu schreiben, oder habe ich dich da falsch verstanden? Nee, ich würde den Vorschlag, also mein Vorschlag wäre genau diese Info, dass wir die als LV an alle in NRW einmal durchreichen. Ja, also einfach Copy-Paste auf die NRW-Info-Mailing-Liste. Zum Beispiel. Ja. Wäre jetzt auch das Einzige, was mir dazu einfällt. Ich meine, es ist schon wieder alles ziemlich spät. Die Qualität der Flugblätter möchte ich jetzt nicht beurteilen. Bei mir funktioniert der Link, aber ich hatte jetzt keine Möglichkeit, mir das durchzulesen. Ist jetzt auch irgendwie, ja, ist halt ein Flugblatt mit Parteilogo, schwarz-weiß, ja, keine Ahnung. Wir geben das einfach mal so kommentarlos weiter, oder? Ja, weil Social Media Technik kann ich ja auch noch gar nichts machen. Ich kann ja nicht sagen, hey, Piraten, kommt, macht, und dann haben wir da nichts. Wenn, dann muss ich wissen, wo da jemand ist, damit ich da überhaupt Social-Media-mäßig was tun kann. Ja, richtig. Ja, das ist auch, so wie ich das sehe, zu jedem Thema ein Flyer. Ja. Da gehst du da mit 6 Flyern durch die Gegend oder was? Nee, das gefällt mir nicht. Aber egal. Ja, mir gefällt es auch nicht. Uns muss es ja aber auch nicht gefallen, wenn wir, die wir jetzt hier sitzen, ohnehin gar nicht die Zeit haben, da irgendetwas zu machen, können wir es halt einfach nur weitergeben und schauen und hoffen, dass irgendjemand drauf anspringt. Ich meine, wir sind hier gerade im Landesverband eher so Richtung Kommunalwahl orientiert. Dass irgendwann so ein Kanzler gewählt wird, das steht jetzt auch schon ein bisschen länger fest. Da hätte man eben, weiß ich nicht, im Vorfeld vielleicht auch schon mal was sagen können, dass da was auf uns zukommt. jetzt bis übermorgen ist natürlich für alle schwierig. Gut, ich gebe es weiter über die Liste, wenn sonst kein Grumpy, du hattest irgendwie, glaube ich, Anstalten gemacht, dazu noch was zu sagen. Nee, ich war abgerutscht beim Tippen. Okay. Ich dachte beim Einschlafen. Nee, ich okay. War schon ein bisschen anstrengend heute für uns. Für mich seit gestern mit Zusammenpacken des Wagens, aber ich will jetzt hier nicht rumjammern. Nein, alles gut. Noch ganz kurz. Also einerseits, ja, wir auf jeden Fall auf die Liste geben. Ich meine, jetzt, ich habe jetzt alles einmal überflogen und ich meine, man muss das ja eigentlich immer ein zu einem Thema, was das Thema, warum sind die Piraten dagegen und dann im Zweifel noch ein Fazit drunter. Es halt macht eigentlich nur Sinn bei Veranstaltungen, die halt irgendwas mit einem der Themen zu tun haben, das so themenbezogen wirklich als einzelne Flyer zu machen. Aber ich will also außer weiterreichen an Kreisverbände und an einzelne Piraten wie die Infoliste, wüsste ich jetzt auch nicht, was man damit machen kann. Ja, also das machen wir auf jeden Fall. Ich gucke mir die Flyer auch nochmal an. Und vielleicht können wir in der AGÖA jeweils da irgendwo einen Kernsatz rausziehen und den einfach über Social Media posten. So als ja andere Lösung, anstatt mit 6 Flyern und einem Bauchladen durch eine Stadt zu ziehen. Sorry, ich war gerade beim Tippen. Kannst du es nochmal sagen? Weil ich habe da Social Media bei gehört. Und direkt weggehört. Nein, ich habe gedacht, also ich gucke mir die Flyer mal an, die Tage. Nächsten Mittwoch haben wir AGÖ-Sitzung. Vielleicht gibt es da zu jedem Thema irgendwie einen Kernsatz, den man sich rausholen kann und mit einem schönen Social-Media-Pick einfach so verbreiten kann, ohne da jetzt im Bauchladen durch die Gegend zu gehen. Das ist eine gute Idee. Jo, das notiere ich mir mal. Gut, dann machen wir das doch beide, gucken uns das beide bis Mittwoch an und dann sprechen wir da nochmal in der AGÖ-Sitzung drüber. Okay. Gut, sonst habe ich nichts weiter hier im Pad. Haben wir noch was für Sonstiges Wichtiges? Nur eine einzige Frage. Haben wir einen Keller? Haben wir einen Keller? Nein, um darauf nochmal zurückzukommen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal Zugang zum Haus, Flur, Keller. Halt, stopp. Die Debatte wollen wir jetzt nicht machen. Ich habe einen Schlüssel und der funktioniert und ich komme in das Haus. Das ist deswegen die Ticketnummer, die haben wir jetzt hier nicht drin stehen. Wo sind wir gerade? Ich war gerade, habe gerade Protokoll geführt. Wo sind wir? Welche Zeile? Keine Zeile. Ist nur eine Frage von Bali. Haben wir einen Keller? Meines Wissens haben wir keinen Keller. Wir kommen ins Haus. Wie weit wir da ins Haus reinkommen? Mindestens mal bis zu den Mülltonnen. Weiter weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo dieser Kasten ist. Deswegen, um die Sitzung zu verkürzen, war mein Vorschlag, ich suche morgen das Bernsteinzimmer im Keller. Isan hat es als einzige, glaube ich, direkt gesehen und verstanden. Und wenn ich da was finde, dann werde ich den Vorstand natürlich sofort informieren. Weil nichtsdestotrotz, nicht, dass wir auf einmal unten mögliche Riesenlagermöglichkeit haben. Egal, was es wird. Es ist witzig. Du musst aufpassen, weil irgendwo auf der Treppe ist das Licht aus und in einer der Kabinen hockt ein Tiger. Also deswegen, wir haben eine Ticketnummer dazu und Bali, ich habe da noch andere Ideen. Deswegen, das müssen wir jetzt hier gar nicht protokollieren erstmal, weil du kriegst die Info. Und alles gut, die wollen ja nur in den Heizungskeller. Sonst nirgendwo. Deswegen, jetzt reden wir ja doch darüber. Steht im Ticket, ich hab's kommentiert, guck da rein. Jawohl, Chef. Jawohl, so machen wir das. Und jetzt basta. Gut, NÖ-Teil hatte ich euch ja schon angekündigt. Vorher würden wir dann die Sitzung schließen, was ich hiermit tue. Der nächste Termin ist der 15.05. um 20.30 Uhr, überraschenderweise wieder ein Donnerstag in 14 Tagen. Und ich beende die heutige Sitzung um 21.05 Uhr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.